Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 2. Dann gehst du die Straße entlang. Die anderen, wo die schnell hinter den offensichtlichen Baum gesprungen sind, verlierst du dann auch schnell aus dem Blick. Gehst da lang und dann fällt dir auch auf, dass eine Frauenstimme wo ein Liedchen pfeift. Fröhlich. Und du siehst, das kann ich jetzt euch zeigen, du musst allerdings die Person dann beschreiben vom Äußeren. Dir kommt eine Hügelzwergin entgegen, die so aussieht, wie ich sie dir gerade zeige. Bepackt mit einem Rucksack, hat, da sie eine Hügelzwergin ist, natürlich nicht die schnellsten Beine, pfeift ein fröhliches Lied. Und hat neben einer Reisekleidung auch eine Art Lederschürze vor sich. Oder eine Handwerkerschürze. Das könnte man vielleicht auch so deuten. Und wenn du näher kommst, siehst du auch, dass es eher feinere Werkzeuge sind, die sie da mit sich trägt. Der Rucksack, da scheppern immer mal so ein paar Sachen. Und ansonsten siehst du da jetzt keinen. Die Richtung, von der sie kam, ist aus dem Norden, also von dieser Burg, die ich gesprochen habe, Burg Osenbrück, und kommt da entlang. Sind wir immer noch hinten dran, oder? Wir gucken, also ich gucke immer noch hinten dran. Also, weil, wenn ich darf, würde ich denken, was anderes machen jetzt. Du kannst in der Zwischenzeit natürlich was machen. Ihr seht euch unmittelbar durch die Bäume nicht wirklich, aber ihr seid absolut in Rufreichweite. Also ich merke, wie dumm die Situation eigentlich ist. dass der mit dem großen Zweihänder hier und sich für den allergrößten Krieger hält, sich hinter einem Strauch versteckt. Zusammen mit einer, die ungefähr gleich groß ist, auch eine Kriegerin, soweit ich weiß. Beide Torwaler. ja, und mir ist es leicht peinlich. Und da der Kuprum einfach als ohne Angst dahin läuft, lasse ich das nicht auf mich sitzen und laufe auch schlender langsam auch in die Richtung. Das ist so ein bisschen wie in so einem Monty Python-Film, wenn irgendwie zwei Riesen sich hinter einem Stock verstecken oder so. Noch so ein Blatt, ja. So ein einzelnes Blatt vom Gesicht. Ja. Hat echt was davon, ja. Oder wie Kinder. Ja, die, genau. Ich auch nicht. Ja. Aber ich unkollegial, einfach ohne uns loszulaufen. Ja, du kannst auch den kleinen Hops machen auf die Straße und dann in etwas Distanz da entlang schlendern. Bist du zu dem Zeitpunkt bewaffnet? Hast du die Waffe? Also ich habe einen rostigen Zweihänder. Den habe ich immer bei mir, also den trage ich auf dem Rücken. Mhm. Und also ohne Waffe gehe ich nicht nirgends hin. Okay. Aber bei dir war ja auch so, du hattest grob angedeutet, dass du, ich weiß nicht, also ich hatte es bei dir gelesen, dass du im Prinzip erstmal eher ein, wenn man dich so sieht, so ein Unheimlicher bist, so mit der Brand. Ja. Also, dass du schon jetzt nicht schlecht aussiehst, hast du ja gesagt, aber dass du erstmal aufgrund der Größe und der Waffe und Pipapo eher unheimlich wirkst. Ja. Okay. Nur so für die Zuhörer nochmal zum Verständnis. Als die Hügelzwergin Kuprum zumindest schon mal sieht, hebt sie freundlich lachend die Hand, wie auf diesem Bild, das ich euch gesendet habe, und meint dann, hey, die Zwölfe zu Gruße! Ich begrüße sie auch ganz herzlich, freundlich einfach, und fange ein Gespräch mit ihr an. Ja, sie ist jetzt so ungefähr auf deiner Höhe, also sie auf der rechten Seite, du auf der linken Seite. Was erzählst du denn so? Wie es dir so geht, sie herkommt, was sie eigentlich so macht, was da so klappert. Sie meint dann, handeln, ne? Ich bin gerade auch hier oben aus der Burg und irgendwie, ja, hatte ich eigentlich vor, diese feinen Astralbrillen zu verkaufen, aber irgendwie, haben die werten Herren da oben wohl nichts davon Brillen, die können wohl alles super sehen und, naja, dann muss ich halt meinen ganzen anderen Kram woanders verkaufen. Ich meine, hier unten ist ja noch eine Siedlung und der Weg ist ja nicht so weit und dann gehe ich halt wieder zurück in die Siedlung. Das ist auch in Ordnung. Ja, was macht ihr denn eigentlich hier? Auch auf der Reise? Ja, wir sind hier auf der Durchreise und campen gerade und... campen. Aber ihr seid gerade Rast. Campen im Sinne von Rast machen, also nicht irgendwie, dass wir da großen Zelt aufschlagen, einfach nur Rast machen, weil wir schon einiges hinter uns haben und noch einiges vor uns haben. Und warum seid ihr mir gerade entgegengekommen? Weil das unser Weg ist, den wir gerade gehen wollen. Aber ihr sagtet doch, ihr rastet. Naja, man kann sich ja mal versprechen, nicht wahr? Das kann ja mal passieren. Passiert mir auch immer. Meine Familie sagt auch immer, ich wäre ein sehr vergessliches Ding. Naja, kann ja mal vorkommen. Habt ihr vielleicht Interesse an einer Astralbrille? Sie zückt aus einer Seitentasche im Rucksack, greift nach hinten, zieht ein kleines in dünnes Leder geschlagenes Brille raus, sehr feinem Draht, sieht sehr fragil aus und du siehst, dass die Gläser nicht klar sind, sondern wie aus so einem Kristallglas oder so, also dass das Licht sich irgendwie mehrfach bricht und man sieht irgendwie dadurch schon aus der Ferne, dass du halt nicht klar durchgucken kannst in dem Moment. Und hält dir das so sachte entgegen, nicht streckt es dir nicht so sachte entgegen, dass du es so sehen kannst. Dann frag ich sie, was so eine Brille eigentlich soll. Ich kann gut gucken. Was bringt die? Also, diese Brille ist meine Erfindung. Ihr müsst nämlich wissen, ich verkaufe meine Sachen, aber ich bin auch Handwerkerin. Oder sagen wir vielleicht Erfinderin vielleicht sogar. Je nachdem. Und nun, durch diese Astralbrille, wenn man da durchguckt, kann man Erzadern sehen. Also... Man sollte dann natürlich auch so ein bisschen bewandert sein in der ganzen Kunst, aber man kann dadurch eine Ader erkennen und dann sagen, da müsste man unbedingt mal mit der Spitzhacke reinhauen. Interesse? Ich nicht. Ach, das ist aber schade. In dem Moment kommt ich auch... Ich bin in dem Sinne nicht bewandert, was dementsprechend Erze abbauen angeht. Mit der Brille kann ich nichts anfangen. Ah, der Lothar kommt inzwischen auch so um die Ecke und konnte auch schon stückweise was vom Gespräch hören. Auch, jetzt habe ich deinen Namen. Aber ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Warum habe ich da so ein Problem gehabt? du konntest das auch nicht komplett, aber durchaus bröckchenweise soweit verstehen. Und Lothar kommt gerade da so in die gute Sichtreichweite. Und meinte, ist euer Freund vom Lager, ja? Also ich sehe sie und verdrehe erstmal die Augen, weil ich Zwerge auf den Tod nicht ausstehen kann. Ich halte es für einen Witz der Natur, als wäre einfach ein Amboss auf Menschen draufgefallen und so die Kleine gedrückt worden. Und sag einfach, was willst du hier? Hey, die Zwölfe zum Gruße. Ich verkaufe diese wunderbaren Astralbrillen. Ihr sucht nicht zufälligerweise eine Möglichkeit, um mal herauszufinden, ob ihr irgendwo eine Erzader finden könntet, mit der ihr reich werden könntet. Gibt's das auch für Fleisch? Eine Fleischbrille. Nein, eine Fleischbrille verkaufe ich nicht, aber vielleicht, ja, sollte man das mal erfinden. Da habt ihr durchaus recht. Aber soweit bin ich mit meinen Forschungen noch nicht. Nun, Zwerge, Erzadern, ne, Mineralien, was soll ich sagen? Ja, darf ich es mal ausprobieren? Oh, ja, natürlich. Sie mustert so deinen Kopf, ob die Brille auf deinen Kopf irgendwie so das passen würde. Greift dann noch in eine andere Tasche und zieht dann eine etwas breiter gebaute Brille, die auch sehr fragil aussieht, aber mit ähnlichen komischen Brillengläsern. Und streckt sie dir entgegen und meint, hier, bitteschön, kein Problem. Also ich nehme sie in die Hand und stecke sie in meine Tasche. Ah, das macht dann eine Dukate? Nö. Und sie lächelt breit und verunsichert. Ich würde erst sagen, das macht eine Dukate für dich, wenn du hier lebend wieder weg willst. Ah, das ist ja unangenehm. Ich nehme an, ihr seid also nicht auf der Rast-Durchreise. Habe ich das, hat euer Freund also, Tja, wie das Leben eben spielt, bist an den Falschen gekommen. Also seid ihr so. Räubersleute? Ja, Räuber ist so ein dreckiges Wort. Ich würde eher sagen, selbstständig. Eigentumsüberträger. Genau, Eigentumsüberträger. Ah, Zollbeamte. Genau, ja. Also, wie viel hast du denn anzubieten? Das ist ja jetzt doof. Sie stemmt die beiden Arme so in die Hüfte, mustert euch beide und denkt sich, und meint dann auch, Also, ich sag mal so, das ist ja jetzt dumm gelaufen. Also, bevor hier dieses Jahr weiter rumgelabert wird, ich hab kein... es ist schon spät, ich wollte eigentlich schlafen und du hast mich gerade mehr oder weniger dran gehindert. Ich mache dir jetzt folgenden Vorschlag. Du gibst mir jetzt alles, was du hast und darfst leben wieder gehen. Alles? Ja. Die alles? Brillen kannst du behalten. Alles, was du im Geldbeutel hast. Also, was ich im Geldbeutel habe? Ja. Ihr wollt mein... Also, auch den Geldbeutel? Ja. Oh. Nein, den kannst du behalten. Sie zieht eine kleine Schnute. Und guckt dann nochmal so ein bisschen Hilfe, also wahrscheinlich ist es Unsinn, aber Hilfe suchen zum Kuprum. So, ist das jetzt, meint ihr das alles so ernst? Und fängt an ihren Rucksack. Ich nicke in dem Moment. Oh, Mist. Und zieht ihren Rucksack ab und meint dann noch so, ich hab's doch gewusst, hätte ich doch lieber mal direkt nach Gareth, da hätten die Leute vielleicht mich nicht gleich überfallen oder vielleicht überfallen und dann hätte ich nur eine Brille abgeben müssen, aber naja, hätte ich mal lieber auf meine Kumpels gehört, die hätten auch gesagt, naja, Mensch, du, ach, geh doch lieber woanders lang, das ist keine gute Idee, naja. Ich verdrehe genervt die Augen. Und ich sag mir selber noch, Knolle, Mensch, warum machst du das denn? Sie wühlt in ihrem Rucksack rum, es rumpelt und pumpelt und dann zieht sie ein kleines Ledersäckchen hervor und schnallt das dann vor euch auf und greift dann hinein und greift 5 Heller und streckt sie euch entgegen. Ich nehme sie aus der Hand. Okay, ja, bitteschön, du hast 5 Heller. Kannst du aufschreiben. Ja, jetzt habe ich 10 Heller insgesamt. Boah. Das summiert sich. So, zufrieden. Kann ich euch noch eine alte Hartwurst geben? Gerne, her damit. Ah. Und sie hat gehofft, dass sie das verneint. Zieht, steckt wieder ihre Hand in den Rucksack und zieht dann eine halbe Hartwurst aus dem Rucksack raus. Und streckt sie euch entgegen. Wo ist die andere Hälfte? Die habe ich schon gegessen. Ich überlege kurz, ob es sich lohnt, sie aus dem Magen zu schneiden. Die andere Hälfte zu erholen, aber das wäre mir zu viel Sauerei für nichts. Warum macht ihr das denn eigentlich? Könnt ihr nicht irgendwie einfach arbeiten, so wie andere Leute? Ich verstehe das nicht. Warum machen Leute sowas? Das ist meine Arbeit. Aber du tust deine komischen Brillen verkaufen, die wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Das ist wirklich besser. Habt ihr sie mal aufgesetzt? Ich würde gerne eine aufsetzen. Darf ich kurz mal probieren? Die steht mir bestimmt ganz hervorragend. Aber wo bist du denn? Ich bin noch hinter euch. Ich bin noch hinter dem Baum vorbeigekommen. Ich hab mich da vorhin geholt. Ich komme so von hinten. Achso, und du fragst dann... Ich habe das Gespräch so beobachtet und komme von hinten und sage, ich würde aber gerne so eine Brille mal aufprobieren. Die sehen eigentlich ganz schick aus. Und sie stößt einen Seufzer aus. Und meint, na, euer Freund hat ja schon eine. Den könnt ihr ihm ja klauen. Du hast bestimmt noch eine. Kann man bestimmt zu Geld machen. Und sie fängt anscheinend an, sich über sich selber zu ärgern und fängt an, diesen Rucksack weiter zu durchwühlen, geht dann abschließend in so eine Seitentasche, zieht eine Brille raus und meint, hier, bitteschön, noch eine und streckt sie euch entgegen. Ich nehme die Brille, mustere sie und setze sie auf und sehe einfach gelöst aus. Sage, die behalte ich und nehme sie und stecke sie in die Seitentasche. Und als du durch diese Brille guckst, siehst du die Welt sehr, sehr verschwommen und auch irgendwie so fragmentiert und in anderen Lichtern Und also es sieht lustig aus, aber es ist so ein bisschen wie auf so einem Drogenrausch und irgendwie. Ich bin auch sehr betrunken. Die Welt erkennst du nicht mehr so wirklich dadurch, wenn du da durchschaust. Ich sollte keinen Wein mehr trinken heute. Ich mustere die Zwergin und frage Kuprun, sag mal Kuprun, du hast du nicht eine Schnur für dein Angel? Ich habe noch keine richtige große, von daher, wenn ich eine haben könnte, wäre es nicht verkehrt. Also ich glaube, ihre Haare, die machen sich doch, glaube ich, ganz gut. Okay, ihr wollt eine Schnur, kein Problem, ich habe eine Schnur da, hey, hier, mein Rucksack. Und sie hat zieht sie auch noch einen Haken eventuell? Sie guckt an dem Rucksack und da war auch, da ist quasi ein fertiger, eine fertige Angelschnur schon dran. Ne? Ach, wie praktisch. Ah. Heute ist mein Glückstag. Ah. Uns aller Glückstag. Könnt ihr mich nicht einfach gehen lassen? Ich meine, hey, seid jetzt schon quasi reich mit den Brillen. Hey, nee. Hey. Sorry. Probiert, ich möchte gerne gegen. Sie spricht ähnliche Worte nochmal gen Ava aus und ich würde gerne eine Probe auf Überreden gegen sie machen. Okay. Ja. Und zwar, Moment, ich muss einmal ganz kurz mir das mit überreden, einmal ganz kurz mal rausschreiben, I-N und C-H. Genau, und, also. Achso, warte mal, das habe ich ja, das habe ich ja hier sogar alles vorbereitet. Da muss ich mal kurz runter gucken. Und zwar... Da. 12. Das hätte ich mir natürlich vorher irgendwie nochmal fertig machen sollen. Das war vielleicht nicht so clever von mir. IN ist das. Intuition. So. Und zwar, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir würfeln dann ja quasi gegeneinander. Wer am Ende mehr Punkte übrig hat im Überreden, er hätte es dann quasi geschafft. So, Das heißt, die beiden sind jetzt beschäftigt. Die Zwergen und Ava. Wir unterhalten uns jetzt erstmal. Ich gehe jetzt erstmal hin und rede. Ja, so. Okay, das ist sehr schön. Ich probiere ganz kurz nur meine Probe einmal. Ich auch, ja. 6, 9, 1. Okay, also hast du super duper dolle geschafft. Ich hab super überredet. Ja, und das... ich weiß halt, wie ich die Leute rumkriege. Es imponiert ja auch gar nicht. Sie erzählt, ich armes Ding. Ich habe ja da nichts mehr. Und es hat nichts gebracht, die verkaufen. Und wir Frauen müssen auch untereinander halten. Ich lache. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich in der Zeit, wo die beiden da sich unterhalten, Taschendiebstahl versuchen. Aber was? Der Rucksack ist schon da. Also, du kannst dich einfach bedienen. Es ist wie ein Baby dem Lolli klauen, weil im Endeffekt... Wir dürfen alles nehmen, was wir wollen. Das ist noch eine Brille. Nee, gut, die Brillen, nee. Also du kannst einfach reingucken. Das ist ja das Schöne. Sie sieht halt gleich, es macht halt keinen Sinn, irgendwie aufzumunken gegen drei Leute, die offensichtlich überfallen. Also, Wenn da nichts Besonderes noch drin ist im Rucksack, dann lasse ich davon ab. Naja, es sind halt so Sachen drin, wie mal, sie ist halt reisemäßig vorbereitet. Sie hat halt eine Angelschnur dabei, die euch gefehlt hat. Sie hat halt einen kleinen Topf dabei, der euch gefehlt hat. Sie hat halt diese Brillen eingeschlagen. Bitte? Den Topf nehme ich noch mit. Den hatten wir noch nicht. Und sie seufzt erneut, während du den Topf rausziehst und denkst, das war ein Familiengeschenk. Auch die Angelschnur ist ja auch, ihr dürft euch das dann auch aufschreiben auf eurem Notizzettel, dass ihr das soweit mitgesammelt habt. Also und, ja, die Angelschnur und so, das kriegt ja der Kuprum, der brauchst du ja. Die, ich würde sagen, Angelschnur nehme ich und den Kochtopf kann sich aber nehmen, weil sie ja Reis kochen wollte. Exakt, ja. Wenn mein Trinkhorn kaputt gegangen ist. Ja, und ja, hab ich auch noch. Als ihr dann ablasst von dem von den ganzen Sachen. Meint sie dann so, okay, das heißt, ich habe jetzt euren Segen, dass ich jetzt gehen kann und ja. Ja, empfehl uns weiter. Ich schaue sie verständnisvoll an und sage, warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, das stimmt ja. Wohl. Angrosch war mir heute nicht so. So, und Fakes vor allem Dingen. Ja, nicht so ganz. Ja, und sie zotscht. Also sie kann ihn ja nicht mehr. Doch, sie hat euch ja nicht die Schnur gegeben, also sie hat euch ja die Angelschnur gegeben, aber nicht die Schnur vom, um den Rucksack zu uns ziehen. Zieht ihn schnell zu und meint dann, es war mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Und stopft dann mit ihren kleinen Stummelbeinchen wirklich schnell, stapft sich vorbei an euch, Richtung der südlichen Siedlung. Tja, das war doch erfolgreicher Abend. Ja. So kannst du weiterlaufen. Wie viele Helle hast du gekriegt? Wieso? Ja, wollen wir nicht teilen vielleicht? Wer? Teilen? Ja. Moment mal. Ich habe du möchtest Fisch essen. Ja, ich kann auch jagen gehen. Du möchtest auch gekochten Reis essen. Nicht meinen Reis. Nein, aber den von mir, den gekochten. Oder den Fisch, den ich angeln werde. Das hast du nicht auf dem Boden verteilt? Mit dem Kochtopf wird das nicht auf dem Boden verteilt, den wir hier haben. Wir haben ja noch einen Rest übrig von dem Reis. Ich seufze und reiche jedem einen Heller. Einen? Na gut. Aber ich muss sagen, ein Heller ist wirklich nicht viel. Also sie hat euch jetzt wirklich... ja, es ist noch nicht mal Trinkgeld wert. Vielleicht Trinkgeld, aber also es ist wirklich keine dicke Ausbeute so irgendwie. Von den 5 Hellern könnt ihr euch vielleicht dann nochmal wieder eine anderthalb von den Reisewürstchen holen, aber Also die wo ist eigentlich die halbe Wurst? Ich habe Hunger. Hast du eine halbe Wurst gekriegt? Kann ich die wieder? Ja, jetzt willst du auch noch meine Wurst. Meine halbe Wurst. Unsere. Was heißt jetzt hier schon wieder unsere? Wir sind eine Zweckgemeinschaft, eine Gruppe. Was wir erbeuten, ist für uns alle. Das ist mir neu, das stand so nicht im Vertrag. Lies genau nach. Ich teile sie in 3 ungerecht aufgeteilten Stücken. Der Kuprum bekommt am wenigsten, weil er der kleinste ist. Aber bekommt ein Stück und ich bekomme das größte Stück. Danke. Und ich esse ganz schnell die Wurst, weil ich immer noch Hunger habe. Ich bin eine riesengroße Frau, ich brauche viel Essen. Okay, ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine Frau ausgenommen. Hat sich gut angefühlt. So mächtig. Ja, so eine nette Frau. Und ihr zieht einfach, ich sage, oh, ja, alles her. Oh. Ja. Bisschen leid tut's mir schon, aber die Brille kann man vielleicht ganz gut zur falschen Zeit am falschen Ort. Nie eher weniger. Weil wenn sie die wirklich erfunden hat, werden die Leute das auch zurückführen können. Dann werden die fragen, wo hast du die Brille her? Ach, das ist doch in meinem Business, unserem Business egal. Die fragen doch gar nicht nach. Dann aber wirklich nur unter unseren Leuten und nicht irgendwo frei verkaufen. Sowieso. Ich glaube nicht, dass die Brillen so erfolgreich sind, dass sie sich rumgesprochen haben. Das hätte mehr als 5 Fälle gehabt. Ja, du bist schon clever. Das ist schon... Das stimmt. Wer sagt denn, dass sie uns das ganze Geld gegeben hat? Ich glaube nämlich auch, dass sie uns ein bisschen... Ja, Bankkonto hat sie sicher nicht. Also. Ich glaube nämlich auch, sie hat euch nicht das ganze Geld gegeben. Hättest du doch mal Taschengeld gemacht. Es kann genauso gut sein, dass sie irgendwo im Riemen vom Rucksack noch irgendwo ein Fach hat, wo Geld drin ist oder sowas. Ja, vielleicht. Und das Säckchen quasi nur ein Fake-Säckchen ist. Ist sie denn noch in Sichtweite? Nein. Aber schlimm. Ihr wolltet dadurch keinen Taschendiebstahl durchführen lassen von mir. Nein. Naja, du hast ja... Sie wirkte so vertrauenswürdig. Ich dachte, sie hat uns alles gegeben. Sie tat mir schon ein Lacht bisschen leid. Lass uns Fäustchen jetzt. Das sind 5 Heller und eine Angelschnur. Und eine halbe Wurst. Und eine Angelschnur und ein Topf. Und Topf. Ja, super. Jetzt wo wir jetzt uns das so langsam dämmert, fühle ich mich doch nicht mehr so erhaben. Super. Ich schmeiß genervt die Brille ins Gras und gehe wieder zum Lager. Machen das die anderen auch? Ich nehme die Brille, die er weggeschmissen hat, nehme sie mir, pack sie mir ein, weil vielleicht kann ich die nochmal irgendwie verticken und gehe mit. Ich gehe auch mit. Okay, schreibt es euch gerne auf. Als ihr dann um die Kurve wieder herum geht und auf der Straße ja am Anfang noch bleibt, weil es ist einfacher zu gehen. Ihr könnt dann später auf die Anhöhe dann ja quasi hochsteigen. Hört ihr ja so kleine quiekende, schnatternde Quiekgeräusche, Tiergeräusche von eurem aus der Richtung von eurem Lager her? Oh oh. Der Reis auf dem Boden. Ich glaube, wir haben da irgendwas angezogen. Jetzt wegmachen sollen vielleicht. Und auch das Feuer brennt. Wie es brennt. Oh, oh. Ja, es brennt. Ja, das hat mir doch ausgemacht. Ah, stimmt. Das fällt mir gar nicht auf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, du hast ja den, du hast den Umhang draufgeworfen in der Eile. Ja. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Also, mein Umhang ist jetzt auch kaputt. Ja. Also, ja, Jesus. Okay, also aber das Feuer läuft gut. Das war kein unbewarteter Besuch demnach. Ja, erstmal gucken. Quieken halt. Also ich guck erstmal. Bitte? Ich würde das erstmal aus der Ferne beobachten. Diese quiekenden Geräusche, die irritieren mich ein bisschen. Ich weiß nicht, dass wir da irgendwas in unserem Lager haben, was da nicht sein sollte. Also ich gehe erstmal wieder hinter meinen Baum von vorhin und gucke um die Ecke. Und sehe das Feuer, aber was da genau quiekt, kann ich nicht erkennen. Doch, mach mal eine Probe auf Sinnesschärfe, bitte. Bin ich denn da? Kann ich eine Zeitgleich irgendwie machen, ob ich es am Geräusch erkenne? Eine Tierkundeprobe, ja. So. Kann ich mit Pferden suchen eine Probe machen? Okay. Du kannst zwar eine machen, aber die Wesen wären aus einer anderen Richtung gekommen, als die ihr gerade geht. Okay, gut. Also ich habe es geschafft. Ich habe es auch geschafft. Okay, das Quieken, was ihr beide, jeder auf seine eigene Art, eine durchs Hören, der andere durchs Sehen, die Tiere, die ihr da identifizieren könnt, sind zwei Waschbären. Und Ava kann auch sehen, dass die jeweils an diesen Reissäcken irgendwie ziehen. Also die haben wohl, sind so durchs Lager gegangen und haben wohl, hier essen und ziehen halt diese Reissäcke halt da weg. Ich gucke ganz erschrocken auf meine Seite, wo ich eigentlich Reissack immer habe und sehe, dass mein Reissack nicht da ist. Und dass ich ihn wohl bei der Eile jetzt irgendwie liegen lassen habe. Und ich laufe jetzt aber auch in die Richtung, weil mein Reis. Ja, mein Reis. Mein Essen. Ich renne, um Schlimmstes zu verhindern. Okay, sobald ihr da anfangt zu laufen, wird das Quieken auf einmal lauter. Und die zwei Waschbären zögern erst ganz kurz wegen dem Essen, ziehen noch ein bisschen an den Säcken herum, dass sie so halb aufeinander übereinander liegen. Und machen sie dann allerdings doch sich ganz schnell ins Gebüsch, sodass ihr noch nicht mal irgendwie auf die draufschlagen müsstet, sondern die pesen einfach wie die wilde Wutz ins Unterholz. Okay. Ich rufe laut Mia. Oh mein Gott. Hoffentlich nichts passiert. Und renn auf meinen Reis zu. Ich komme hinterm Baum hervor, jetzt wo die Waschbären weg sind. Gehe auch wieder aufs Lager und denke, ach Gott sei Dank, sind diese Waschbären weg. Ich habe mich so ein bisschen Angst. Ja, ansonsten, wenn ihr da irgendwie was hingelegt habt oder irgendwie mal was abgelegt habt, sind die Sachen umgeschmissen. Zwar, dass die Waschbären das mal angeguckt haben, aber Interesse hatten sie wohl primär am Reissack. Oder an den Reissäcken, die sich auch ziemlich ähneln. Ich schnappe mir eben meinen Reissack, was ich denke, dass mein Reissack ist. Und ja, und sag, puh, ist ja nochmal gut gegangen. Ist noch alles da? Sind Löcher drin? Sehe ich irgendwas? Nö, Löcher sind nicht drin. Wir wollten das halt wegziehen, damit sie es halt irgendwo später naschen können. Sehr gut. Also gut, ich nehme meinen Reissack und laufe wieder zu meinem Campingplatz. Das heißt jetzt, Ava hat keinen Umhang mehr. Ja, ist guter Zünder. Haben wir noch die Halterung für das Horn, wie die wir hatten, oder ist die auch futsch? Nö, die ist noch da. Gut. So, jetzt sind wir wieder hier mit unserem Diebesgut. Können wir jetzt ja eigentlich jetzt mal versuchen, Reis zu kochen mit dem Topf. Wie seht ihr das, Männer? Also nicht von meinem Reis. Nein, wir können noch meinen Reis gerne nehmen. Ich teile. Lothar. Was? Ich gebe von meinem Reis gerne ab, aber nicht für dich, Lothar. Dann esse ich, gehe ich halt hungrig ins Bett, ist mir doch egal. Wenn du auf deinem Reis so hockst. Was? Mein Reis wird nicht angefasst. Weil Kupum so nett ist, teile ich meinen Wein mit ihm und sage, möchtest du einen Schluck? Nehme meine Flasche, ziehe den Korken und gebe ihm die Flasche rüber, dass er auch einen guten Schluck vom Wein genießen kann. Dankeschön. Gerne. Gib die Flasche zurück, nachdem ich einen Schluck genommen habe. Schmeckt gut, ne? Ja. Echter Torwaller. Den kann man gut trinken. Wolltet ihr jetzt ein bisschen Reis kochen? Ja, wir zwei machen uns jetzt lecker Reis, ne? Würde ich sagen. Okay, wenn ihr das macht, Wasser kriegt ihr ja da aus dem Fluss in der Ecke. Ich wollte gerade sagen, da wollte ich gerade hinlaufen. Ja, das kannst du dir einfach holen. Da kannst du dir einen Topf voll mit Wasser. Du siehst auch dasselbe, wie vorhin Lothar gesehen hat, auch, dass da so ein paar kleine Fischchen halt in dem Fluss mal sind. Nichts, was man jetzt irgendwie groß mit einem Speer toll jagen könnte, aber halt so kleine, so Sprottenähnliche. Könnte man versuchen, mit dem Pott einmal so Wasser zu holen, dass ein Fisch mit dem Pott landet? Schwierig. Du und die Fische. Schwierig. Du könntest mal würfeln auf Fischen, allerdings erschwert um 3. Gut, ich habe Fischen 10 und ich habe eine 5 gewürfelt. Nee, du musst ja bei Fischen und Angeln musst du ja Fingerfertigkeit, dann Gewandtheit und dann Konstitution. Ach, du musst die 3 hintereinander. Also du hast jetzt erschwert um 3, habe ich ja gesagt. Das heißt, du hast 7 Punkte über, die du dann, wenn es nicht ganz reicht beim Würfeln, drauflegen kannst, damit es reicht. Okay, ich habe jetzt beim ersten Mal 5 gewürfelt. Das ist ja okay, genau. Das zweite Mal 2 und dann eine 3. Ja, besser kann es nicht kommen. Oder fast nicht besser. Du, wartest am Rand vom Fluss ein bisschen ab und haust dann diesen Topf einmal so angeschrägt ins Wasser, dass du versuchst, so eine Sprotte dir damit im Wasser rein mitzunehmen. Und es gelingt sogar. Es ist keine große Sprotte, aber es ist bestimmt ein kleiner, netter Snack für eine Person, die nicht Bock hat auf nur Eulenreis. Das ist ein Erfolg. Ja. Den kannst du mitnehmen. Dann gehe ich mit der Sprotte im Pott jetzt zurück zum Lagerfeuer und zeige, dass es mir gelungen ist, beim Wasserholen einen Fisch mitzufangen, für den ich vielleicht zuerst kurz einmal kochen wollen. Ich laufe gerne noch ein zweites Mal, um dann Wasser für den Reis zu holen. Wer kocht denn von euch? Ich koche. Wollte also gerade sagen, Ava wollte ja unbedingt Reis kochen, also hat sie vorhin ja auch schon. Genau. Versucht mit ihrem Horn und da wollte ich das dann, da sie da, abgesehen davon, dass das Horn ein bisschen geknackt hatte, aber es wahrscheinlich auch dem Material geschuldet, wollte ich sagen, dass sie kocht. Weil sie ja anscheinend ein bisschen mehr Kocherfahrung hat. Nicht sonderlich, aber ich habe einfach groß. Während du wiederkommst, nehme ich meinen Mantel oder meinen Umhang vom Feuer und betrachte die Überreste, was da noch übrig ist. Mach das Feuer wieder schön, dass es schön flammt und warte auf deine Rückkehr und sehe, dass du kommst. Mach doch mal bitte, das wirst du wahrscheinlich, wird dir jetzt nicht so schwer fallen, Sprotte und irgendwie Reis zu kochen, aber mach mal bitte eine Kochprobe der Vollständigkeit halber. Kochprobe? Müsste ein Handwerk sein. Oder? Oder bin ich jetzt doof? Doch, da muss doch irgendwo... Lebensmittelverarbeitung. Ja, genau. Ach Gott, habe ich null. Wird super schmecken, Leute. Ich Soll ich das versuchen? Möchtest du lieber kochen? Ich habe 5 in Lebensmittelverarbeitung. Ja, dann probier du es lieber. Nicht, dass ich das noch anbrenne, die edle Sprotte. Wir haben echt großen Hunger. Okay, ich versuche mal, ne? Die Mühe gegeben. Oh Gott. 15? Das klingt nicht gut. 15? 3. Ah, okay. Und 13. Hast du geschafft, ne? Ein Glück esse ich nicht mit. Ihr sitzt da an eurem Lager und das mit dem Reiskochen und der Sprotte, das ist jetzt keine große Herausforderung. Das köchelt halt so nebenher und ihr hättet dann kein 5-Sterne-Gasthaus-Deluxe-Essen, aber ihr habt, je nachdem, wer die Sprotte dann bekommt, ihr habt zumindest was, was im Magen, den Magen voll macht, was jetzt nicht sonderlich dolle schmeckt. Es hilft wohl, dass, wenn man noch so ein bisschen Alkohol im Wasserschlauch hat, das ist wohl ganz nett, dann so die Nachspeise dann. aber ihr hättet es für heute zumindest so weit geklärt, dass ihr nicht bitterlich zu Bett gehen müsst. Und es ist in der Zeit nicht, also nach wie vor, es ist eine leichte Brise, die Vögel zwitschern. Es ist jetzt allerdings bisher noch keiner vorbeigekommen, wieder auf dem Weg, während ihr da sitzt und esst. Und weiß nicht, was erzählt ihr euch denn so? Gibt es irgendwas, was ihr dann besprecht oder wollt ihr euch die ganze Zeit anschweigen? Ich bin nicht so rätselig, ich bin auch introvertiert und bin nicht so ganz so rätselig. Ich rede eigentlich eher nur so das Nötigste. Ich rede schon relativ gerne, aber nichts über mich. Also ich rede darüber, wie schön die Umgebung ist und dass das Wetter ja eigentlich doch sehr zu unseren Gunsten ist und wie schön das vorhin funktioniert hat und was für ein Zufall es ist, dass wir drei uns begegnet sind. Währenddessen esse ich gemächlich meinen Reis und trinke immer mal zwischendrin meinen Wein, den ich noch übrig habe. Der sich aber auch langsam dem Ende neigt. Ich rede mit meinem Sack Reis. Ich biete Lothar, wenn er möchte, den Fisch an. Die Sprotte ist da nicht viel, aber... Ich sehe den Fisch und er sieht nicht appetitlich aus und sage nein, danke. Gut, dann esse ich ihn selber. Dir kann man es auch nicht recht machen, ne, Lothar? Nein. Du gehst lieber hungrig ins Bett. Ja. Macht mal bitte alle drei eine simple Klugheitsprobe. Zum einmal würfeln dann, gell? Mhm. Jo. 4. Oh, fuck, 16. 7. Das ist super, ich bin der einzige Dumme. Ava und... Du redest auch mit deinem Reis, also... Ava und Kukrum, wo ihr da so sitzt und esst und euch ein bisschen umblickt, guckt ihr euch die Straße an und euch fällt nacheinander ein, es wäre ja vielleicht nicht verkehrt, wenn man jemanden dann überfallen möchte... Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Hügelzwerge, die da des Weges entlang pfeift, dass sie irgendwie ein Hindernis dann da einbaut. Das wäre nicht verkehrt. Klingt nach einer guten Idee auf jeden Fall. Wollt ihr das zum Thema machen? Oder denkt ihr euch nur, das ist eine schlaue Idee? Das ist eine super Idee. Das ist eine wirklich super Idee und ich möchte die jetzt mal kurz besprechen. Gut. Was wir als Hindernis einbauen. Das ist eine beknackte Idee. Und die Frage ist auch in dem Moment, wie weit ist unser quasi momentanes Lager von der Straße entfernt? Ist das in Sichtweite? Ja. Kann man einen Rückschluss darauf ziehen, wo wir quasi sind? Wäre es nicht vielleicht sogar sinnvoller, das Lager zu verlegen? Also wenn das Feuer jetzt nicht an wäre, dann ihr habt ja nicht wirklich Lager viel da. Ihr sitzt da im Schmutz um Feuer herum. Also sehr viel ist da ja noch nicht. Ihr habt ja noch nicht wirklich groß was irgendwie gebaut. Legen halt ein paar Sachen oder so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr da Schlafstätten oder sowas gebaut habt. Das habt ihr alles noch nicht gemacht. Insofern, wenn ihr ganz kurz Minisprint bräuchtet, nur bis zu der Straße, aber durch die kleine Anhöhe sieht man, seid ihr so ein bisschen natürlich da im Vorteil. Und wenn ihr euch einfach nur hinlegt, vielleicht reicht das sogar schon, dass ihr dann aus dem Gebüsch hervorspringen könntet. Das könnte vielleicht sogar schon reichen. Aber was nehmen wir als Hindernis? Tja. Ich kümmere mich nicht drum. Ich finde die Idee beknackt und rede weiter mit meinem Reis. Findest du die beknackt? Ja. Und was hältst du von der Idee, wenn wir einen von uns dort platzieren, der tut, als sei er verletzt und um Hilfe ersucht? Dann müssen die Leute anhalten und wir hätten die Chance, zuzuschlagen. Macht doch, was ihr wollt. Ja, wer legt dich dahin? Ja, ich bin ja eine Frau. Zwar ein bisschen größer, aber vielleicht. Wir legen Lothar dahin. Oder den einen oder anderen. Oder Lothar. Lasst mich aus euren kindischen Ideen. Keiner ist so blöd und ihr stöbert über euer Hindernis. Du bist schon der Partypooper in der Gruppe. Ja. Aber Lothar, wir müssen. Aber wo du gerade blöd sagst, wer hat denn eben so gewürfelt? Ja, genau. Du machst das mit jetzt. Wir sind die Masterminds, würde ich so sagen. Ja. Ihr könnt ihn ja überzeugen. Ihr könnt ihn ja. Ja, versucht mal bitte Lothar zu überzeugen. Dann würfelt mal gegeneinander. Ihr könnt ja dann einfach, genau, also wie vorhin dann auch, ihr würfelt auf Überzeugen gegeneinander und wer dann am ehesten noch Punkte übrig hat, das, da kann man sich dann durchsetzen. Das ist dann besser was Überzeugen muss, Überzeugen. Gesellschaftstalent ist das Erste. Begehren und Überzeugen. Wobei ist die Frage, wie sehr findest du die Idee jetzt dumm? Also ist das wirklich... Also ich finde es halt jetzt dumm, weil ich ja drüber gewürfelt habe. Ach so. Weil überreden, es ist ja nicht gegen deine Überzeugung in den Hinterhalt zu legen. Also überreden ist es eigentlich mehr. Überzeugen ist ein bisschen heavy. Es ist eigentlich nur ein Überreden. Also für mich ist das alles arg schwammig. Irgendwas stellen und ich weiß nicht genau, ob ich helfen soll. Komm, rum, versuch doch mal ihn zu überreden, bitte. Mach ich. Mach das mal. Eins. Eins. 18. 7. 18. Kuprum, du musst dir mal aufschreiben, du hast zwei Einsen hintereinander. Ich muss mal gucken, ich glaube, da darf man sogar, wenn man so ein Glück hat, darf man das Talent im Nachhinein nochmal steigern. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe da was. Mach dir einfach mal ein Plus bei Überreden nochmal. Und du schilderst noch mal ein bisschen, so hier kann man ja, dein Hinterhalt ist doch total clever und dann ist die Beute viel größer und erzählst halt Lothar ein vom Pferd und irgendwie gehen ihm so ein bisschen die Gegenargumente aus und also dich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, Lothar, dass das vielleicht doch keine so blöde Idee ist, dass man das schon durchaus mal machen kann. Vor allen Dingen, wenn was Größeres vorbeikommt. Bei einer kleineren Sache jetzt wohl nicht. Dann liegt da ein Baum. Aber wenn ein Karren vorbeifährt, dann ist das vielleicht wirklich gar nicht so doof. Also, ich stehe auf und lauf hin und halte es für eine absolut brillante Idee. Und lass es mir aber nicht anmerken. Und sag dann, na, wenn ihr unbedingt wollt, dann helfe ich euch dabei. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert. Ich nicke Kuprum zu, wie zum Dank, dass er es geschafft hat, ihn zu überreden. Ich grinse gerade von Ohr zu Ohr. Ich sehe das und werde leicht wütend und versuche, das zu verbergen. Ich versuche einfach, als wäre nichts gewesen. Und ja, was habt ihr euch jetzt dabei genau gedacht noch? Was wollt ihr jetzt als Hindernis da hinlegen? Soll wir einen... Deinen Sack Reis. Lass doch mal meinen Sack Reis aus dem Spiel. Nein, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil das ist ein Lebensmittel, da werden Leute immer drauf anspringen auf Essen. Mein Sack Reis ist mein Sack Reis. Bleibt auch mein Sack Reis. Der bleibt immer bei mir. Dann legen wir dich mit Sack Reis dann. Dann ist er bei dir. Aha. Wie wär's mit so einem Baum? Irgendeinen Baum fällen. Ich habe einen Zweihänder, damit müsste ich einen Baum gefällt kriegen. Ja, rostig und schadig ist das Ding sowieso schon. Also. Kannst du noch genauso gut, ja. Das ist nicht rostig und schadig, das ist einfach Lebensweisheiten. Ja, da also, hängt so viel dran, das ist quasi antik. Nein. Ja, das wäre doch eine Idee, eventuell. Kuprum, was sagst du? Die Idee ist nicht verkehrt. Wenn er mit einem Schwert dementsprechend Baum fällen kann, sehr gerne. Aber es sollte ja nicht zu sehen sein. Vielleicht ist ein Baum zu groß. Halt, Moment, das sollte jetzt. Warum sollte das nicht zu sehen sein? Ja, also ich kann das Geschlecht einen unsichtbaren Baum fällen. Was? ja, 17. Ja. Gut. Wenn ihr meint, dann probieren wir das mit dem Baum. Und legen ihn dort hin. Sehe ich irgendwie einen Baum, der günstig steht, sodass Ja, du kannst, also am Wegesrand sind das schon Bäume, wo du denkst, oh ja, wenn er auf der Straße liegt, das könnte eine Behinderung sein von Karren. Das müsste erst einer wegziehen, damit man dann weiterkäme. Okay, ja, da meine ich mich ans Werk. Ich sehe einen Baum, der mir gefällt. Denkt, ja, wenn den Winkel richtig trifft, dann fliegt der genau über die Bahn, über die Straße. Und ja, ich ziehe meinen Zweihänder und versuche mein Glück. Ja, auch da wieder gerne eine Probe, eine Holzbearbeitungsprobe. Ein Baumfällen. Ein Baumfällen ist natürlich, jeder kann mit dem Schwert auf einen Baum einkloppen, das ist klar, aber trotzdem hätte ich gerne mal eine Holzbearbeitungsprobe. Ich habe da null. Ich weiß. Ich habe jetzt eher auf Angriff oder Stärke gehofft. Naja, also einen Baum wirst du treffen mit der Zeit. Da habe ich jetzt nicht so Angst bei. Es gelingt dir jeder Treffer, oh, ja. Oh, eine 2. Das war schon mal ganz. Muss ich nochmal würfeln? Fingerfertigkeit, nee. Gewandtheit und Körperkraft. Oh, ich raff das nicht. Was? Fingerfertigkeit, Gewandtheit? Also die 2 habe ich jetzt die Fingerfertigkeit, ne? Ja. Ja. Moment, wo habe ich die eigentlich? Fingerfertigkeit. Ach, das sind die Ding-Skills, gell? Die Hauptskills da. Ja, genau. Ah ja, 2. Und jetzt habe ich quasi 6 über, oder? Nee, das hast du nur geschafft jetzt, Fingerfertigkeit. Ah, nur geschafft. Fingerfertigkeit habe ich geschafft. Gewandtheit ist... Was ist Gewandtheit davon? Oben ist das blaue 8. Hast du da. Ich habe schwarz-weiß gerade. Eine 6, also auch geschafft. Körperkraft? Oh. Eine 10. Ah, nicht schlecht. Aha. Da hast du es soweit geschafft. Du, haust mit deinem Zweihänder auf diesen Baum ein und dir kommt dann der Gedanke, naja, vielleicht sollte man nicht einfach nur wild drauf rumprügeln, sondern du versuchst immer so einen Winkel zu schlagen und das funktioniert ganz gut. Das ist jetzt auch nicht der härteste und älteste Baum und so wie du dir das vorstellst, ohne dass jetzt deine Waffe irgendwie Schaden nimmt oder du Probleme hast, sie rauszuziehen, versenkst du deinen Zweihänder mehrfach in die Seite, machst mal ein bisschen von der anderen Seite so, dass er einfacher fällt und der Baum poltert kurz vor auf die Straße, sodass sie ihn einfach eigentlich nur noch zu zweit mal ziehen müsstet auf den Weg. Ich würde gerne eine Probe auf Holzbearbeitung würfeln jetzt, wo der Baum liegt. Und so würde ich gerne den Baum absuchen nach Stücken, die ich zu kleinen Bolzen für die Armbrust verarbeiten könnte. Ah, ich dachte schon, du würdest an deiner Angel arbeiten. Ach, ich glaube. Nee, ich hab eine Armbrust ohne Bolzen. Ja, aber jetzt hast du eine Angelschnur ohne Angel. Die hat er ja. Nee, eine Angelschnur ist ja, du könntest theoretisch auch nur mit der Angelschnur, ist ja eine grobe Schnur, angeln. Aber wenn du natürlich dann noch einen Stab oder sowas hast, kannst du den ja soweit dann nutzen, das geht ja schon. Eben, deswegen möchte ich gerne den Baum absuchen nach gute Idee, ein Stück für die Angel eben als Holz, aber eben auch kleineren Stücken, dass ich mir daraus mit Holzbearbeitung und meinem Dolch irgendwelche Bolzen schnitzen kann. Okay, mach dann mal bitte die Probe. 15? Das klingt nicht so gut. 16. Und 6. Konntest du es ausgleichen oder bist du jetzt unter dem... Hättest du jetzt nicht genug Punkte zum Ausgleich gehabt? Also ich habe Fingerfertigkeit 13, habe 15 gewürfelt und habe 5 auf Fertigkeit. Mhm. Der letzte Wurf ging ja nur in die Hose, Körperkraft, ne? Der war 6. Einer ging noch in die Hose, oder nicht? Der zweite. Achso, der zweite. Mit 16. Mit 16 Gewandtheit, 4, also hättest du noch einen über, also hat das so geklappt. Okay, du findest ein paar dickere Ästchen, die du dir abbrechen kannst und dann auch mit einem Dolch vorbereiten kannst, dass du, das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Das ist mir klar, dass das nicht so zack zack ist, aber ohne dass du anders komme ich momentan nicht an Bolzen ran für die Armbrust. Nee, du kannst dir 3 krude, selbstgemachte Bolzen aufschreiben, die noch auch Feder, diese Führung haben durch so eine Feder am Ende, noch, dass die irgendwie eine Eisenspitze haben. Das sind einfach krude Holzbolzen. Also, kann man mal machen. Naja. Okay, das dauert eine ganze Weile. Wollt ihr denn das Ganze dann auch gleich schon auf die Straße ziehen? Ja, also ich biete Lothar an. Sollt ihr helfen, das rüber zu tragen? So. Könntest zwar auch allein, aber ja. Pack okay. an. Okay. Okay. Okay. Ja, zu zweit, ich sehe jetzt mal von der Körperkraftprobe ab in dem Moment, dass zu zweit. Ich bin groß und stark. Alleine hätte ich das jetzt mal gefragt, aber das kriegt es soweit hin. Ihr zieht das auf den Weg und wenn da jetzt ein Karren durch möchte, dann müsste er auch erstmal, genauso wie ihr, das Ganze erstmal wegziehen. Das wäre ein bisschen doof und der liegt auch so ganz praktisch, dass wenn ihr dann auf dieser kleinen Anhöhe seid, dann hervorspringen könntet. Das würde soweit funktionieren. Das gefällt mir gut, ja. Das ist ein guter Plan gewesen. Die Formulierung sagt gerade, dass irgendwas nicht funktionieren wird. Weil die Betonung war bei Henrik eben auf das. Tja. Um diesen Tag ein bisschen abzukürzen, habt ihr sonst, also Kuprum ist ja mit seinen Bolzen soweit beschäftigt. Beschäftigt, genau. Ja, wie ist es denn mit den anderen? Wollt ihr noch irgendwas den Tag über machen? Ich trainiere mit meinem Zweihänder ein paar schicke Moves. Also tägliche Training, um fit zu bleiben. Ja. Schicke Moves. Ich hätte ja gerne im Lothar angeboten, eine Runde mit mir zu würfeln, denn ich habe auch einen Würfel dabei. Aber wenn er lieber seinen Körper stellen möchte, dann trinke ich halt den Rest meines Weines aus. Achso, will er wirklich? Achso, Lothar, oder mit mir würfeln eine Runde oder sogar keine Lust? Ja, nachher vielleicht. Aber ja, wie lange? Du hast ja nur Angst, dass du verlierst. Du schaust nämlich aus. Na gut, dann, wenn du es unbedingt haben willst und eine Runde verlieren willst, dann würfeln wir und ich kann danach immer noch drin. Gut. Ich hole da meine Würfel raus und wir spielen dann ein sehr bekanntes Würfelspiel, was man in der Hauptstadt häufig spielt. Das ist auch das, in dem ich gegen Kuprum verloren habe. Ja. Und ich frage dich, lieber Lothar, möchtest du vielleicht zufällig den Heller einsetzen, den wir vorhin gekriegt haben? Ich dachte, der gehört uns allen, wenn wir ein Team sind. Wir haben ja geteilt. Du hast ja jedem nur einen gegeben. Gekriegt. Thank you.